dass die Darmtätigkeit, aber auch andere körperliche, seelische und geistige Funktionen sehr wohl von der Art des Wohnortes abhängig sind, ist mir seit etwa 30 Jahren bekannt und geläufig. Einige Beispiele. Eine Dame hatte in Osnabrück immer sehr stark das Regelmäßige. Sie verzog nach Dissen-Rotenfelde im Teutoburger Wald. Sofort blieb das Regelmäßige stehen. Sie wohnte 2 Jahre dort. Keine Spur. Als sie wieder nach Osnabrück zog, trat etwa eine halbe Stunde nach ihrer Ankunft das Regelmäßige so stark ein, dass sie 2 Wochen ans Bett gefesselt war. Ein Herr, Jungfrau geborener, hatte in Hannover eine sehr gute Darmfunktion. In Hamburg größte Stuhlbeschwerden. In Wilhelmshaven wieder nicht, in Berlin nicht, in Stuttgart nicht, in Linden bei Hannover sehr. Da er viel auf Reisen war, stellte er sich eine Zeit schon vorher mit dem Essen entsprechend ein, aber ohne viel Erfolg. Immer wenn er an diesen Plätzen war, machten sich die Einflüsse des Ortes bemerkbar. Ein Herr, der jahrelang an einem Hautausschlag litt, wurde in Ostfriesland, ohne dass er etwas Besonderes tat, von seiner Krankheit frei. Eine Dame, die vollkommen gesund war, bekam, wenn sie einen bestimmten Weg ging, immer starke Rückenschmerzen, Kreuzschmerzen und Ausfluss. Ich selbst heilte eine Bauernfrau, deren eines Bein lahm war, durch Anwendung von Magnetismus in knapp 5 Minuten in einem Orte bei Hannover. Eine andere Frau, von schwerer Kolik lediglich durch Handauflegen, ebenfalls in Hannover in rund 3 Minuten. Eine Frau von nervöser Schlaflosigkeit, ebenfalls ohne Medikament und ohne Berührung, ohne Kontakt auf 3 Schritt Entfernung in etwa 10 Minuten. Eine Frau verlor bei dem starken Ansturm magnetischen Fluids die Fähigkeit des Sprechens. Es war ein ganz lehrreicher Fall. Nach 5 Minuten erhielt sie nach örtlicher Bestrahlung des Mundes die Sprache wieder. Alles geschah ohne Berührung. Ich magnetisierte durch Wände und Türen auf weite Entfernung. In Hannover. In Hamburg war es mir unmöglich, trotzdem die Transite in meinem Horoskop bessere waren. Ich erwähne dies alles nur, um zu zeigen, was möglich ist, und kann dabei die besten Erfolge nicht bekannt geben, weil sie unglaublich erscheinen würden. Ich kam aber zu dem Urteil, dass es besonders der Boden in Hannover und Umgebung war, der mir diese Kraft gab und nicht das Trinkwasser. Trotzdem wird auch das Trinkwasser gewisse Einflüsse ausüben können. Aber das Trinkwasser, das Leitungswasser der Großstädte, kommt ja oft weit, weit her. Wir kommen immer wieder zum Schluss auf die Bodenstrahlung und die dadurch bestimmte eigenartige Zusammensetzung der Luft. Ebenso wenig als wie jeder Boden den Blitz gleich stark anzieht, ebenso wenig zieht der Boden auch jede kosmische Welle gleich stark an. Und der Mensch ist Teil der Erde, von der er ist. Und zwischen dem Boden, auf dem er lebt, und dem Himmel ist er Antenne der kosmischen Strahlen und Wellen. Er ladet sich also mit diesen Wellen auf oder wird entladen, je nach seiner eigenen Sternkonstellation und dem Boden, auf dem er lebt. Darum kann eine Ortsveränderung über vieles entscheiden. Darum soll man alte Bäume nicht verpflanzen. Soweit der eigene Weg. Wir gehen nun noch kurz auf ein Verfahren ein, nachdem die Astrologie, über dessen Wert oder Unwert nur Menschen mit Erfahrung auf diesem Gebiet urteilen können, das Eintreffen von bestimmten Ereignissen für verschiedene Städte und Länder vorausberechnet. Diese Berechnungen gehen von einem Horoskop aus, das auf den Ort gestellt ist. Wenn nun auch diese Art der Astrologie noch sehr ausbaufähig ist, steht doch fest, dass ein Ortshoroskop, wenn es als Unterlage für Vorausberechnungen dienlich sein soll, der Bodenstrahlung des Ortes gerecht werden muss. In dem Ortshoroskop muss also der Strahlungswert des Bodens am Orte zum Ausdruck kommen. Tritt nun unter dem Einfluss einer veränderten kosmischen Strahlung, unter dem Einfluss eines anderen Grundwasserstandes und anderen Einflüssen mehr eine Veränderung der Bodenstrahlung ein, so muss auch irgendein Ereignis am Orte, wenn die anderen Vorbedingungen vorhanden sind, sich auslösen. Ebenso müsste aber auch, wenn sich die Bodenstrahlung für immer verändert, ein anderes Ortshoroskop maßgebend werden. Nach diesem für Kenner der Astrologie geschriebenen Ausführungen noch etwas aus ganz exaktem Lager. Die Zeitschrift Kosmos, die bekanntlich in einem Verlage erscheint, der nur Akademiker gelten lässt, bringt in der Augustnummer des Jahres 1931 eine Notiz, nach der der Forscher C.A. Suxdorf am Witzlebener Funkturm durch Messungen feststellte, dass dort eine Erdstrahlung vorhanden sei. Diese Strahlung soll eine isolierende Eigenschaft haben und zeigt sich so viel schwächer, so viel höher man sie über der Erdoberfläche misst. Bekanntlich ist bei der Höhenstrahlung das Umgekehrte der Fall. Auch Suxdorf nimmt an, dass die von der Erde kommenden Strahlen von in der Erde vorhandenen radioaktiven Stoffen ausgehen. Eine Notiz, die eigentlich veranlassen sollte, dass der Verlag des Kosmos in Zukunft sich etwas astrologiefreundlicher einstellt. So wäre zu dem Gebiete Bodenstrahlung noch manches zu sagen. Aber das sei zurückgestellt, weil doch an mehr geeigneter Stelle noch darüber gesprochen werden muss. Die Tiefenstrahlung. Als Tiefenstrahlung bezeichnen wir diejenige Strahlung, die in der Tiefe der Erde, mindestens in größerem Abstand von der Erdoberfläche in der Erde sich ansammelt und aufgrund irgendeines Naturgesetzes oder aufgrund einer besonderen Ortseigentümlichkeit zur Erdoberfläche gelangt, ohne sich groß um die Strahlung der um den Ausbruchsort lagernden Schichten, die Bodenstrahlung, zu kümmern. Die Tiefenstrahlung schlägt also durch die Bodenstrahlung hindurch oder färbt sie mindestens stark oder treibt sie zu größerer Aktivität an oder lähmt sie. Die starke Wirkung der Tiefenstrahlen zeigt an und für sich an, erstens, dass sie einem kräftigen Feld entstammen, zweitens, dass sie reich polarisiert sind, drittens, dass sie gleichsam ein Bündel zusammengefasster Strahlung darstellen. Als dasjenige Feld, dem die tiefen Strahlen entstammen, haben wir wohl das Spannungsfeld inmitten der Erde anzusehen. Aber nicht alle Auswirkungen dieses Feldes werden die Glutschicht, das Magma, das dieses Spannungsfeld umgibt, durchstoßen können. Dennoch bleibt genug an Strahlung übrig, aber diese Strahlung wird weiter abgeschirmt durch die Art der geologischen Schichtung. Dort aber, wo im Erdinnern Wasserläufe vorhanden sind, die hinaufsteigen und oft auf langen Strecken, wie die Adern im menschlichen Körper, die verschiedenen Erdschichten durchziehen, werden diese unterirdischen Wasserläufe zu den besten Leitern dieser aus dem Erdinneren kommenden Strahlung. Nähert sich nun der Wasserlauf, der so Verbindung zum Erdinneren hat, der Erdoberfläche, so schlägt diese Strahlung durch und erscheint als Tiefenstrahlung. Aber selbst noch sehr tief liegende Wasserläufe können die aufgenommene Strahlung hinaufsenden und das geschieht dann, wenn diese Strahlung in einer die Ablösung vom Wasserlauf begünstigenden Weise polarisiert wird, und zwar dann, wenn zwei Wasseradern sich kreuzen.